Die Sonne geht unter und legt noch einmal ein leichtes Rot auf das kalte Tal. Überschwingt alle Narben der flüchtige Schein vergangener Armut stellt sich wieder ein. Ich weiß noch, der Himmel war meistens bedeckt und die Wälder getrennt vom schweren Regen. Und unter uralten Eichen auf abgelegenen Höfen ein Kampf um das nackte Überleben. Auch ich stamme aus einem alten Geschlecht, von Leibeigenen, noch mein Vater war Knecht. Ein Rebell mit Bildung, aber ohne Glück, das gönnte ihn kaum mehr als täglich ein Stück fadenrotes Gewürz nur mit seinem Schweiß. All seine verbissene Mühe, sie blieb vergebens. Doch gab ihm als Belohnung und seinen Preis am Ende sein kurzes, schweres Leben. Zwei hässliche Engel am Grab sein Geleit, die Schwestern Ohnmacht und Bitterkeit. Geehrt hab ich nur seine lange Wut, vielleicht auch ein wenig von seinem Mut. Es heißt, Arbeit schändet nicht, sie tut es doch, so stand meine Mutter, ich seh sie heut noch. In der Hochsommerhitze, gebückt auf dem Feld, von Sorgen und schwerer Arbeit entstellt. Ich hätt sie gern später reich beschenkt, wie ein Pirat, der von See zurückgekommen, der seine Mutter mit Gold und Brillanten behängt. Nur sie hat nie was genommen. Sie konnte nur geben, ihr Leben lang, nicht nur all die Lieder, die sie für mich sang, auch die, die ich selbst schrieb, so denk ich mir, und noch schreiben werde, verdanke ich ihr. Ob heute oder früher, der Kampf bleibt gleich, es geht immer ums nackte Überleben. Doch Ehre, Stolz und ein wenig Mut ist das, was ich kann euch weitergeben. Die Sonne geht unter und legt noch einmal ein leichtes Rot auf das kalte Tal. Überschwingt alle Narben der flüchtige Schein vergangener Armut stellt sich wieder ein.